ständig besoffen, ständig breit, wenig Haare, wenig Zeit, immer aggressiv, immer laut, zu viel Wodka, zu viel Kraut. Er war so matschig, asozial und flapsig. Er hat den Schuss im Wald nicht gehört. Der Herze war so brege, durchgeknallt und träge. Er hat im Suff die Klofrau betört. Oh. Ständig nur Ärger, ständig Streit, wenig Bildung, wenig Zeit. Immer am Spielen, immer vorn, zu viel Bourbon, zu viel Korn. Der Herze war so matschig, asozial und flapsig. Er hat den Schuss im Wald nicht gehört. Der Herze war so brege, durchgeknallt und träge. Er hat im Suff die Klofrau betört. Oh. Ständig die Bullen, ständig Neid, wenig Mühe, wenig Zeit. Der Mann in Lulle, immer schier, zu viel Absinth, zu viel Bier. Er war so matschig, asozial und flapsig. Er hat den Schuss im Wald nicht gehört. Herze war so brege, durchgeknallt und träge. Er hat im Suff die Klofrau betört. Oh. Herze war so matschig, asozial und flapsig. Er hat den Schuss im Wald nicht gehört. Herze war so brege, durchgeknallt und träge. Er hat im Suff die Klofrau betört. Oh. Oh yeah. Ja, das war Requiem für Lunatze. Ja.